Die sechste Landesausstellung für Alkoholgetränke und Gewürze, die Landesausstellung für Kindernahrungsmittel und die sechste Ausstellung für Produkte der Lebensmittelkombinate der Bezirke fanden vom 22. bis zum 25. November in der Ausstellungshalle für Volkskonsumgüter beim Ministerium für Lebensmittel- und Gebrauchsgüterindustrie in Pyongyang statt. Zur Schau gestellt waren tausende Lebensmittel, Alkoholgetränke, Sojasoßen, Sojabohnenpasteten, Speiseöle und weitere, die in den Lebensmittelfabriken in Pyongyang und den Bezirken produziert wurden. Während der Ausstellungen gab es die Besichtigung der Musterfabriken der Lebensmittelindustrie wie der Kinderlebensmittelfabrik Pyongyang und den wissenschaftlichen und technischen Lehrgang. Auf der Abschlussfeier vom 25. November wurden den ausgezeichneten Einheiten die Preisurkunden verliehen.